Marabu 2020 im Interview der erfolgreichste Pop-Schlager-Rocksänger der DDR, Frank Schöbel. Gute Unterhaltung. Europe's Alternative Music. Erscheint ein neues Album von Frank Schöbel. Jetzt gibt es das große Interview, auch schon mit neuer Musik, exklusiv für euch. Das waren die 220 Gesangssolisten der DDR, Alt wie die Welt, ein Titel 1984 komponiert von Frank Schöbel. Jetzt hören wir zwei seiner großen Hits, Wie ein Stern, wenn ein Stern verlischt, und danach geht's los mit dem Interview. Mir scheint mein Leben, wurde mir heute neu gegeben. Ahnt ihr vielleicht, woran das liegt? Ihr sollt es wissen, von drei Sonntagabendküssen wurde mein stolzes Herz besiegt. Wie ein Schatz. Time.

im Großen wie im Kleinen wünschen wir euch. Schicksal steht in der eigenen Hand.